Jetzt begrüße ich bei uns unseren dritten Gast heute, Herrn Fleiter. Sie haben sich ausgedacht, ein Electric Hotel. Untertitel war bei mir hier, ich konnte es nicht richtig lesen, Voltage Art and Rock'n'Roll. Habe ich es richtig gelesen? In der Reihenfolge. Ungefähr so, Voltage Art. Voltage Art and Rock'n'Roll. Voltage. Sie klingen etwas amerikanisch. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Aber das ist doch ein sehr deutscher Name, Sebastian. Das stimmt. Ja. Ich war eine Zeit lang drüben. Ja. Und da hat sich das so ein bisschen... Nicht das deutsche Englisch, was ich so spreche, sondern etwas mehr den Klang. Authentisch. Also die Idee ist, ein Hotel in Anführungszeichen, ja, steht hier auch in Anführungszeichen, und da müssen die Leute den Strom selber machen. Sie oder können ihn selber machen. Ja. Und die Idee ist, wahrscheinlich aus Ihrer Erfahrung, Großveranstaltung, da der Laptop läuft aus und die Batterien werden da sowieso immer schneller. Und dann aufladen. Mhm. Und eine Facette könnte sein, wenn die Leute kein Geld haben, dass sie dann selber strampeln. Und das, genau. Sagen Sie, das war jetzt nur damit so ein bisschen... Das Volk so einigermaßen weiß, das weil die Gründer so immer viel zu sehr ins Detail gehen. Deswegen habe ich gelernt, ich sage es mal lieber vorher selber. Was habe ich vergessen? Was ist Ihnen wichtig? Wichtig ist mir eigentlich erstmal die Erkenntnis, dass es da überhaupt ein Problem gibt. Also so, wo kam die Idee her? Ist die Betrachtung, wenn wir das erste Bild vielleicht mal da reinwerfen. Ja, das ist Wacken. Einmal im Jahr treffen sich in Norddeutschland 75.000 Orks und wollen komische Musik hören. Das ist bei diesen Großveranstaltungen ein Phänomen, dass man extrem viel Dienstleistungen erfährt, die man erwartet. Also man kriegt unendlich viel zu trinken, man kriegt unendlich viel zu essen. Wenn am zweiten Tag, das dauert insgesamt 5 Tage, wenn am zweiten Tag das Smartphone leer ist, dann kann man sich mit 75.000 Orks um die 2 öffentlich zugänglichen Steckdosen prügeln. Die Steckdosen befinden sich in der Regel immer da, wo die Duschen sind, weil da soll man sich föhnen. Mittlerweile kann man sich, das ist nicht das einzige Festival, das ist eigentlich bei den meisten Festivals so, trifft man sich bei den Duschen, man kann sich aber nicht mehr föhnen, weil da 30 Leute in der Reihe stehen mit ihrem Ladestecker und sich halt an die Steckdose anschließen. Das ist mir auch erfahren, habe ich auch erfahren, nicht bei Wacken, bei einem anderen großen Festival und dachte mir, das ist schon ein bisschen komisch, warum ist das so? Ne? Komme ich aus der Kunst, bin so eigentlich freier Künstler, habe dann da ein bisschen drüber nachgedacht, wieso das denn so sein könnte und dann entstand daraus die Idee, Mensch, ich kann ja irgendwie nicht der Einzige sein, der dieses Problem hat und habe dann angefangen, so ein bisschen rumzuspinnen, was würde ich denn wollen, was mir da geliefert wird. So, was wäre denn jetzt irgendwie so der Idealfall auf dem Festival vorzufinden, dass ich da mit meinem, wie Sie schon richtig sagten, mittlerweile eigentlich täglich entleerten Smartphone da stehe. Früher hat man so eine Siemens-Gurke, die hat man montags aufgeladen und sonntags dann wieder. Heute ist das Ding in der Regel so um 17 Uhr nachmittags leer. Die Probleme haben ja viele Leute. So, und dann dachte ich mir, okay, da muss irgendwie, da muss was her. Und dann ist diese Idee im Laufe von 1,5 Jahren, wo man dran sitzt, exorbitant gewachsen. Und diese Idee vor Ort Strom ist prinzipiell eine Plattform zu schaffen in Form eines mobilen Kraftwerks, das wir gerade zusammenbauen, kommen gleich ein paar Bilder zu, wo wir vor Ort regenerativ Strom erzeugen. Das geht einmal über Windkraft, einmal über eine große Solaranlage und eben über die Pedalritter, die sich dann halt davor setzen können und sich den Strom selber generieren können. Also eine solide Ausgangslage. Sie haben vom Markt her gedacht, nicht von Ihrer künstlerischen Selbstverwirklichung, sondern vom Markt her und sehen, da ist ein echtes Problem. Das kenne ich auch, diese 2 Steckdosen, denkt irgendwie keiner dran. Und sagen, da müsste man etwas machen. Also erstmal die Grundfigur, die Steckdosen mal 2000, so ungefähr. Und jetzt die, war eine Zusatzidee, nicht nur so ein kleines Umspannwerk dahin zu stellen, was diese 2000 Steckdosen versorgt, sondern da aus auch wieder Unterhaltungselement, die können da auch selber treten. Also entweder müssen sie bezahlen oder sie könnte man, wenn man das will. Es hat ein bisschen Jux, ist ein bisschen macht das Ding auffallender, die Leute sprechen mehr drüber. Es ist sehr viel in den anderthalb Jahren passiert. Das war die Ausgangssituation eben. Ich hätte gern Strom auf so einer Veranstaltung. Das betrifft übrigens nicht nur Musikfestivals, das ist auch auf Industriemessen, das ist eigentlich überall, wo viele Leute über einen längeren Zeitraum zusammenkommen. Wenn 10 Leute da sind, ist bei mindestens 2 Leuten gerade entweder Laptop leer oder Handy leer oder sowas. Das heißt, überall, wo viele Leute zusammenkommen, wird eigentlich Strom benötigt, weil man mittlerweile so viele Geräte mit sich rumschleppt. Das war die Ausgangssituation. Daraus entstanden ist jetzt ein Projekt, da können wir mal ins nächste Bild hüpfen. Die Nummer 2. Ja, super. Daraus entstanden, so, das war eine der ersten Skizzen, mit denen wir losgelegt haben. Ich habe damals, als es losging, im allerersten Überschwang bei eBay einen alten Wohnwagen für 350 Euro gekauft, habe mir gedacht, Mensch toll, da lege ich jetzt irgendwie ein paar Schmerzversteckdosen rein, stelle mich auf Festival und mache den riesen Reiber. Das hat sich ein bisschen entwickelt. Mittlerweile ist es so, dass eigentlich die Dienstleistung Strom zur Verfügung stellen in dem Konzept nur noch ein Mittel ist, um Leute zu dem Trailer hinzubewegen. Also es ist ein Projekt raus geworden, wo es um erneuerbare Energien, wo es um Mobilität, wo es um Information geht, ohne dass man sagt, dass es um Information geht, aber um quasi ein Level von Strom benutzen in den Leuten zu zeigen, so einfach kann das funktionieren, ohne dass man mit dem pädagogischen Zeigefinger sagt, hier wird Strom gemacht, sondern dass man einfach so ein, was Sie auch gesagt haben, so einen großen Schmeißfaktor, also so einen Imagefaktor mit rein. Deswegen ist aus dem ersten Wohnwagen sehr schnell dann nichts geworden, sondern es ist dann ein 1960 gebauter alter amerikanischer Airstream-Trailer geworden. Da kommen vielleicht auch noch ein paar Bilder von dem wirklichen Objekt. Da können wir durch so 2-3 Bilder durchhüpfen, wo so die Idee entstanden ist. Genau, also wir arbeiten mit so einem, es ist jetzt ein bisschen, das Windrad sieht ein bisschen anders aus, es ist ein Vertikalläufer, der halt in dem Wagen integriert ist. Es gibt dann beim nächsten gibt es ein bisschen Solarpanels. Das passiert, wenn ein Künstler sich über technische Sachen Gedanken macht und keine Ahnung hat. Dann denkt man nämlich, Mensch toll, dann machen wir irgendwie so Solarpanels oben auf das Runddach und dann geht das und dann kommt der Ingenieur an und sagt, das ist eine super Idee. Und das ganze gebrochene Glas von den Panels, das fegen wir dann irgendwie anschließend wieder auf. Mittlerweile geht das, also es gibt so Dünnschichtmodule, die man wirklich biegen kann, aber es ist ästhetisch auch der Super-GAU, deswegen sind wir davon weg und haben jetzt einen externen Masten mit Helio-Start, heißt das Ding, glaube ich, wo sich quasi Panels mit der Sonne mitdrehen. Das waren so erste Ideen, wie man an dieses Thema rangehen kann. Das Spannende eigentlich für mich, was aus dieser Anfangsidee, ne, ich brauche Strom da, was daraus dann geworden ist und das ganz viel in dem Projekt drinsteckt, einmal aus meiner persönlichen Erfahrung, aber auch Erfahrungen mit Leuten, die man reinholt in so ein Projekt, dass so Themen, die für mich am Anfang eigentlich gar nicht so wichtig waren, Mobilität und erneuerbare Energien, das war für mich selbstverständlich, dass ich da jetzt nicht irgendwie einen Dieselgenerator hinstelle und da sowas dran mache, sondern dass man halt erneuerbare Energien benutzt. Und dass das eigentlich mittlerweile der Schwerpunkt geworden ist. Und dass so ganz viele Sachen, die in dem Projekt drin sind, dass man sehr viel bewusst zum Beispiel mit dem Thema Recycling umgeht. Da kommen gleich auch noch ein bisschen was zu. Wir können ein bisschen weiter hüpfen durch die Fotos. Dass so ein Thema auf einmal wichtig wird. Das ist so eine Überlegung, eine Matte zu machen, die man beim Backen zum Beispiel vorne vor die Bühne legt, wo die Leute ständig hoch und runter hüpfen und dadurch Strom generiert. Den Prototypen haben wir, der ist allerdings so groß, der macht auch nicht wirklich, wirklich viel Strom. Aber auch da wieder so ein spielerischer Umgang damit eigentlich, wo man die Leute einfach sagt, guck mal hier, so einfach ist das. Ne? Du hüpfst hoch und runter oder schüttelst die Mähne und da passiert Strom. Sagen Sie, auf der Straße so eine Matte legen, wo die Leute sowieso drüber laufen? Wenn sich, die generieren halt wirklich extrem wenig Strom. Das Prinzip nennt sich Energy Harvesting, das heißt, man benutzt eigentlich einen Vorgang, der per se absurd ist. Energie zu machen, aber aus einer Bewegung, die ständig da ist. Das heißt, wenn ich das jetzt hier in Kassel auf dem Bürgersteig liege, passiert da nicht viel. Aber wenn man das in Berlin hier auf dem Kudamm auslegt, wo täglich da Millionen von Leuten drüber laufen, dann summiert sich das natürlich auf. Und der bewegt sich ein bisschen, der Untergrund? Der sackt ein bisschen ein. Ja. Ah, ja. Also es sind so ein paar Module drin, an denen wir noch basteln. Das ist auch sehr modular aufgebaut, das ganze Ding. Das heißt, wir fangen jetzt Mitte Juli sind wir auf dem ersten Festival, da ist einiges noch nicht da, von dem was kommen soll, aber es ist schon so aufgebaut, dass sich das auch über die Jahre etwas entwickeln kann. Können wir ins nächste hüpfen? Ah, da ist er. Was ich gerade eben sagte, dass zum Beispiel auch der Recycling-Gedanke nicht ganz unwichtig ist. Wir haben einen Trailer von 1960 aufgekauft. Wir haben diese Leuchtschrift da oben, ist nicht zusammen geklaut, aber zusammen gekauft aus ehemaligen Leuchtschriften, die wir umrüsten auf LED-Technik. Innen drin wird mit alten Stechuhren, also ganz viel mit Material, wo man eigentlich sagt, das hat seine Halbwertszeit überschritten, das wird nicht mehr gebraucht, wird weggeworfen oder verschrottet oder sowas. Und eben bewusst ein komplett neues Projekt mit Vintage-Technik heißt es, glaube ich, also mit wirklich alten Sachen, und direkt daneben zu stellen, kooperieren wir mit der Firma Fräger, die sitzen bei Kassel, die bauen Weltmarktführer Elektroautos, also die bauen die Akkus für Elektroautos, und mit denen kooperiert man dann. Das heißt, wir haben da eine alte Stechuhr, wo die Leute sich einstechen müssen mit ihren Handys, und direkt daneben steht irgendwie so German Hightech, was eigentlich offiziell noch gar nicht auf dem Markt ist. Das heißt, so eine Balance zwischen ganz spannenden Dingen. Was Sie meinen, Kunst ist nicht viel drin, Kunst ist schon so viel drin, insofern, als dass mein erster Ansatz überhaupt kein marktorientierter war, sondern in der Kunst hat man noch ein sehr egozentrisches Weltbild. Das interessiert einen überhaupt nicht, ob es da einen Markt gibt oder sowas, sondern das ist die Stimme in einem, die sagt so, du musst das jetzt machen. So, und dann macht man das, und im Idealfall gibt es dann auch noch jemanden, der das gut findet. Und da sind wir jetzt gerade so bei, können wir noch ein paar Bilder weitergehen. Also er ist jetzt da, wir haben dann so ein begehbares Dach drauf gemacht, wo man dann auf dem Festival sich auch mal ein bisschen nach oben stellen kann und von oben runter gucken. Wir müssen die Slideshow, lassen wir gleich nochmal durchlaufen. Und so ganz viel so sieht das von kleine, oben aus. So sieht das von oben aus. Man kann dann wie bei dem Hollywood-Schild, kann man sich dann immer daneben stellen und damit fotografieren lassen. Genau, das ist dieser Mast, an dem bauen wir gerade. Am Anfang dachte ich, wir stellen einfach einen riesen Mast daneben, machen da die ganze Energietechnik dran. Dann kam in dem Fall kein Ingenieur, sondern ein Statiker und sagte, Mensch, prima, wenn der umfällt, denn der ist 10 Meter hoch, dann bei der Dichte vom Wacken können wir damit gleichzeitig 50 Leute erschlagen. Das ist auch eine Art von Effizienz. Das kommt darauf an, wie groß die Solarpanels sind, bin ich klein. Nee, deswegen haben wir uns entschieden, das Ganze in dem... Stimmt. Und wenn das Windrad sich noch schnell dreht, kann man auch, ja. Das heißt, wir haben uns dann dafür entschlossen, einen Masten in den Trailer reinzumachen. Der geht dann oben nochmal 5 Meter raus. Oben drauf ist dann dieser Vertikalläufer, dieses Windrad. Innen rein kommt gerade die ganze Energietechnik. Und wir schaffen es, zumindest wenn wir rausfahren, der wird in Kassel, bevor man aus dem Festival rausfährt, wird er an einer großen PV-Anlage aufgeladen. Das heißt, wir können unter Maximallast bis zu 2 Tage komplett autark sein. Wenn es dann nicht genügend Wind und nicht genügend Sonne gibt und nicht genug Leute, die in die Pedalen treten wollen, dann ist halt irgendwann der Strom leer. Da haben wir eine Idee aufgegriffen von dezentralen Energien. Das heißt, in Kassel ist jetzt ein großes Windrad aufgebaut worden, eine 3-kW-Anlage, die ins Netz einspeist. Und wir dokumentieren am Trailer auf einem großen Display, was der Trailer gerade an Strom verbraucht. Also jeder kleine Stromverbraucher, ob das jetzt der Kassencomputer oder die Handy-Ladeboxen oder das Licht oder sowas ist, gibt ein Display an dem Trailer, was gerade wie viel Strom verbraucht. Und wir können dann vor Ort, wenn wir jetzt, weiß ich nicht, in der Messe Hannover stehen, in der Halle, wo es eben wenig Wind und noch weniger Sonne gibt, dass wir vor Ort aus dem normalen Grid, aus dem normalen Stromnetz Strom rausziehen und dokumentieren, wie viel in dem Moment in Kassel eingespeist wird. Um auch dieses Autarke ist schon sehr wichtig, aber es muss am Ende auch nicht autark sein. Wichtig ist halt, wo kommt der Strom am Ende her. Also es ist ein wunderschönes Beispiel, wie Sie von dem künstlerischen Anfang und einer ganz privaten Beobachtung, dass da ein Defizit ist, allmählich immer mehr Beine bauen und auch sehr schön Ihre künstlerischen Fantasien da einbringen, und dann kommt die Realität und stützt das wieder ein bisschen zurecht mit dem Turm und so und sagt, also es ist ein interessanter Prozess. Sie sind so zwischen Markt und Kunst und... Wie erleben Sie das? Das erlebe ich genau so. Also ich habe es ist ein recht teures Projekt. Ne? Also das ist in der Kunst schon, da geht es schon um Summen, die hat man nicht mal eben. Ne? Da geht man in den Laden, kauft sich Leinwand und Farbe und fängt an zu malen, sondern da sind schon Leute, die bezahlt werden wollen. Das ganze Material muss angeschafft werden. Ich habe ganz am Anfang, als ich den eBay-Trailer gekauft habe, habe ich mal wie das Künstler normalerweise machen, man schreibt einen Projektantrag und weicht immer irgendwelche kulturellen Förderungen ein, und das habe ich dann auch gemacht, und die haben alle gesagt, das ist denn hier Strom und Kunst und sowas, das ist irgendwie viel zu unkünstlerisch, und das wollen wir irgendwie nicht. Dann habe ich über einen Wettbewerb vom Bundesministerium für Wirtschaft was mitgekriegt. Die haben eine Ausschreibung gemacht, Kreativpiloten heißt das, ganz spannend, kann ich nachher ein bisschen was so erzählen. Und habe einen Businessplan dazu geschrieben, für ein, eigentlich für ein künstlerisches Werk. So, und die, die Wirtschaftsförderer, die fanden das total toll. So, es gab dann auch kein Geld, aber... Aber es gab durch die Auszeichnung, gab es auf dem Konzept vorne den Bundesadler. Und wenn der Bundesadler irgendwo drauf ist, dann, dann zeigt sich auf einmal so, ach Mensch, guck mal hier, da gucken die Leute schon mal nochmal genauer hin. Wir haben, obwohl es wirklich nicht um kleine Summen geht, haben es eigentlich geschafft, das komplett ohne Kredite abzuwickeln. Haben sehr viel Friends, Fools, Family reingeholt, aber eben auch Sponsorenmittel. Es ist für mich sehr wichtig, dass das Projekt völlig unabhängig ist. Also das geht nicht nur darum, diese Freiheit, diese nicht umsonst so ein amerikanischer Trailer, der irgendwie durch die Prärie fahren kann und völlig unabhängig ins Abendrot fährt, sondern auch einfach finanziell unabhängig zu sein. Also dass wirklich keiner auch in dieses Konzept mit reinredet, dass man zu Ende entwickelt. Markenanmeldung und Gebrauchsmuster und sowas ist alles durch, kostet auch alles erheblich Geld. Aber das wird jetzt gewuppt, ohne dass man anschließend weder einen Kredit laufen hat, noch irgendwelche Verpflichtungen hat. Und das verschafft einem dann schon eine ganz, ganz gehörige Freiheit, auch mal bei Sponsoren dann sagen zu können, wäre schön, aber muss auch nicht. Also man geht mit so einem Projekt dann ganz anders um. Man kann ihnen dann gegenüber sitzen und sagen, das ist so ein spannendes Ding, guckt euch das mal an. Und wenn die sagen, oh, könnten sie aber nicht und so, und dann würden wir ganz groß, ganz gern, können wir den, eins war super, können wir den Trailer magentafarben lackieren? Meine super Idee, dann geht man auf so ein Gespräch, was denken Sie, boah, jetzt habe ich gerade echt viel Geld verschenkt, aber ich will nicht, dass der magentafarben lackiert wird. Ne? Da sollen auch keine Aufkleber drauf. Und man landet ganz häufig so, ich war am Anfang da auch noch sehr, sehr hilflos, weil man in der Kunst hat man immer so seine Glocke um sich herum und kann eh machen, interessiert eh keinen. Und da hat man dann schon so mit wirklich ausgewieften Marketingleuten zu tun, die einem gegenüber sitzen. Und dann haben wir, also es gibt die Möglichkeit als Sponsor sich erkenntlich zu machen. Wir machen in den Check-in-Flyern. Es gibt eine Menge Kooperationen mit Filmemachern, mit Comiczeichnern, das zum Beispiel auf den kleinen Kärtchen, die man mitkriegt, sind auf dem Hintergrund immer Comics oder Filmstills, um auch so ein bisschen Kultur zu vermitteln. Und dann gibt es eben einen Abschnitt, da kann Sponsorinformation draufstehen, ne? Happily sponsored bei wem auch immer. Dann sitzt man da mit diesen ausgefuchsten Marketingleuten und die erzählen dann erstmal gar nichts, sondern hören sich das an und fragen dann alle 5 Minuten ziemlich genau nach, das ist ja super, und wenn wir da als Sponsor auftreten, aber sagen sie mal, wo kommt unser Banner hin? So, wie jetzt ihr Banner? Ja, wir haben so diese 6x2 Meter große Banner, das muss da irgendwie dran. Und dann ist man, nein, sondern das Wichtige ist halt, wir wollen das als eigene Marke, das soll völlig unabhängig sein, und wir können ihr Banner vielleicht unter den Trailer machen, dass wenn man jemand überfährt, ist das letzte so magentafarben Licht. Und dann, das kann ja auch ein bisschen beitragen. Also Sie haben es geschafft, da so durchzulavieren und ihre Unabhängigkeit zu behalten. Das ist ja wichtig, weil sonst oft, vor allem mit so VC, sagt man immer, die halten einem so eine Wurst vor die Nase. Ich gebe ihnen 1 Million, aber nur, wenn sie 2 Millionen verdienen. Und das schreiben wir jetzt in Meilensteinen fest. Und die Milestones, die müssen sie alle erreichen. Und schon arbeiten sie für jemand ganz anderen, obwohl sie eigentlich angetreten sind als selbstständiger Gründer. Das ist gefährlich, sage ich auch immer. Also Eigenkapital holen, aber keines, was einem reinredet. Niemals die Mehrheit abgeben, weil sonst ist man verloren, da ist man Sklave in seinem eigenen Ding. Also das haben Sie geschafft, weil die meisten Leute sagen, das geht nicht. Das geht. Sie haben es geschafft. Ja. Und das Geld kam dann und die Sponsoren kriegten was, aber ein bisschen in einer anderen Art, als sie sich's vorstellten. Es ist so, also es kommt auch immer noch was dazu. Also ich habe mit dem Projekt losgelegt, als die Endfinanzierung noch gar nicht klar war. Also man legt dann los und sagt, okay, ich habe jetzt hier Summe X und damit komme ich bis dahin. Beziehungsweise das denkt man nicht mal, sondern eigentlich fängt man an. So, man legt los und dann entwickeln sich so Sachen. Es hat jetzt am Ende wesentlich länger gedauert, als ich es am Anfang erwartet hatte. Was, wie ich finde, aber sehr gut war. Weil eine ganze Menge Fehler, wenn man anfängt und erstmal loslegt, dann macht man einfach Fehler, das ist ganz normal. Und wenn man dann aber nicht in der Abhängigkeit ist von irgendwelchen Geldgebern, dann hat man auch Zeit, diese Fehler zu bearbeiten. So. Und man kann das Ding dann nur besser machen. Und das ist eigentlich jedem zu raten. Dazu muss ich sagen, dass ich aber, das ist jetzt ein Projekt, an dem ich dran sitze, eigentlich mit gerade jetzt das Wichtigste, aber ich bin jetzt nicht in so einer Gründersituation, dass ich sage, da, das ist jetzt das Ding, muss damit muss ich raus und wenn das explodiert, muss ich trotzdem auswandern. Aber das ist jetzt nicht so, dass dass da jetzt alles von mir drin hängt. Also finanziell schon, aber eigentlich, ich nehme die Aussage zurück, eigentlich hängt da schon alles drin. Wir können noch mal einen weiter. Ich würde Sie gerne an der was fragen, das ist auch interessant. Diese finanziellen Sorgen sind ja doch ein bisschen Sorgen auch. Bei Tag ist meine Erfahrung, hält man die ganz gut aus. Und nachts, wenn Sie schlafen, was kommen da für Träume? Schlafen. Also hat man nicht doch Albträume und Sorgen und überspielt die tagsüber? Nee, es ist kein Überspielen. Also es ist schon so eins, dass man so in so einem Ding so drin ist, dass man es, überspielen muss man das gerne, das blendet man komplett aus, das ist gar nicht da. Aber das ist völlig richtig, es kommt dann schon abends so, wenn man dann auch noch Familie hat und einen Sohnemann und so, dann ist es schon so, dass man sich denkt, boah, ob das mal alles gut geht. Aber da kommt dann so ein bisschen wieder der Künstler, der dann sagt, Mensch, der ist sowieso immer so das, arbeitet. Das ist eh immer so. Das ist immer so. Und das ist natürlich für uns spannend. Was hilft da? Was sind so Ihre Techniken, wie Sie das einfach wegschieben oder sagen, es ist in der Vergangenheit kam auch immer im letzten Moment jemand, der das nächste Finanzierungsstück da wieder dran gesetzt hat? Ich glaube, da ist viel Erfahrung dabei. Also auch viel Projekte, die wirklich immer auf der Kippe standen oder auch Projekte, die explodiert sind, die einfach nicht geklappt haben, die aber einem ein gewisses Maß an Vertrauen geben, dass wenn man so ein Projekt im Kopf umreißt, dass man merkt, okay, das kann funktionieren. Und dann auch ganz umreißen. Im Kopf umreißen und ganz viel Feedback holen. Also ich habe mir wirklich auf der einen Seite das Projekt, es ist fast noch überhaupt gar nicht öffentlich. Wir haben jetzt ein paar kleine Videos produziert und streuen die jetzt so ab und zu nach YouTube rein. Ansonsten weiß aber fast kein Mensch, dass es das gibt. So, wir haben ein paar Konzertveranstalter mit Geheimhaltungsverträgen und was weiß ich nicht alles kontaktiert. Aber es kommen im Moment schon Anfragen rein für Veranstaltungen. Und das sind schon Dinge, die einem signalisieren, okay, das funktioniert. Liegen Sie völlig richtig, ja. Man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn man Ihnen zuhört und auch die Bilder sieht, dass so die Anfangsidee ein bisschen in Vergessenheit gerät. Die Anfangsidee finde ich ja hervorragend und das war ja auch sehr eindeutig, Ihre eigene Erfahrung. Und jetzt kriegt das so alle möglichen spektakulären Facetten. Aber wo ist die Anfangsidee? Die Anfangsidee ist immer noch da. Das ist auch, wir können noch einen weiter springen, glaube ich. Noch einen weiter? Ja, lass mal den einfach mal stehen. Also die Idee des Electric Hotel ist eigentlich, das habe ich noch gar nicht gesagt, wie es funktioniert. Es ist quasi ein mobiles Hotel, wo man nicht übernachten kann, wo man sondern zum Beispiel seine elektrischen Gegenstände abgeben kann. Das heißt, es gibt eine Rezeption, die ist so im Stil der 20er Jahre, inklusive Tresen und Uniform und alles, was man so hat, wo man hingehen kann, dann durchläuft man diesen Registrierungsprozess, dass man auch sicherstellt, dass der sein Handy abgibt, auch der gleiche ist, der es wiederholt. Das wäre schon ein Vorteil fürs Geschäft auch. Das heißt, man durchläuft diese Anmeldeprozedur und dann haben wir aus ehemalige Bankschließfächer, auch da wieder so altes Zeug recycelt, ehemalige Bankschließfächer, insgesamt im Moment 250 Stück. Richtig schweres Material, alle einzeln mit Ladesteuerung, also in jedem Bankschließfach ist jetzt eine kleine Platine drin. Das heißt, die Rezeption nimmt das Gerät entgegen, was auch immer es ist, unterschreibt halt diesen Check-in-Flyer, nennen wir den, und schließt dann diese ganzen einzelnen Geräte in die jeweiligen Schränke rein, gibt dann halt eine Quittierungsquittung und dann kommt man nach ein, zwei, drei Stunden wieder und es ist aufgeladen. Oder, wenn man es nicht machen will, gibt es auch an dem Trailer überall so kleine versteckte Steckdosen, wo man sich dann über USB oder Zigarettenanzünder oder was man auch immer gerade für Kabel bei hat, anschließen kann. Sagen Sie, das klingt aber sehr schwer, diese Bankschließfächer. Das ist schon schwer. Wir haben auch den Trailer schon ganz schön umgebaut. Also der hat eine Zulassung jetzt bis knapp 3 Tonnen. Die Bankfächer sind schwer, wobei wir die ein bisschen umgerüstet haben. Was noch schwerer ist, ist die Akkutechnik. Also weil ja irgendwie 100 Jahre lang vergessen wurde, Akkus weiterzuentwickeln oder zumindest nicht so gemacht wurde, wie man den Verbrennungsmotor weiterentwickelt hat, hatten wir jetzt einfach immer noch, obwohl es Lithium-Ionen sind, einfach echte Blöcke da drin. So, und so summiert sich das auf. Und dann ist es mit der Mobilität aber nicht mehr so gut. Doch, dann, ja? Doch, doch. Geht also das, ja, ja, ja. Ja. Die, also eine Vision ist natürlich im Moment, wenn man noch einen weiter hüpft, noch ein schönes Recycling-Thema. Also nicht noch amerikanischen Motor. Also der hat gar keinen Motor. Das ist ein Hänger. Der ist nicht das nächste. Aber da kommen wir jetzt genau hin. Noch einen weiter. Ha! Zum Thema Recycling. Ein alter Magirus, Baujahr 1978, eine ehemalige Feuerwehr, den wir jetzt auch gerade umrüsten als Zugfahrzeug. Der verbraucht zwar relativ wenig, der wiegt glaube ich knapp 4 Tonnen, verbraucht 12 Liter Diesel. Auch da weiß ich nicht, was in den letzten 30 Jahren passiert ist, wenn man schon vor 30 Jahren 5 Tonnen mit 12 Liter bewegen konnte. Ideal ist natürlich, dass da vorne kein Verbrennungsmotor vorhängt, sondern dass man ein Elektrofahrzeug vorhängt. Aber gibt es noch nicht. Es gibt jetzt Probeversuche, einen Sprinter irgendwie umzurüsten von diversen Firmen. Aber im Moment sind wir noch darauf angewiesen, auf den Verbrennungsmotor zurückzugreifen. Obwohl wir irrsinnigerweise ist es, dass E-Autos haben immer das Problem, dass die Batterien eben so sauschwer sind. Und prinzipiell haben wir da hinten 7 Meter Batterieladefläche. Das heißt, die Idee wäre, dass wir eben die Energie aus dem Trailer nutzen, um vorne halt ein Zugfahrzeug zu machen, aber es gibt einfach kein elektrobetrieben, zumindest unserer Kenntnis nach, kein elektrobetriebenes Fahrzeug, das in der Lage ist, 3 Tonnen zu ziehen. Bis dahin fahren wir jetzt noch mit unserer... Das ist Ihr Auftritt im Moment. Nein, die ist noch ganz neu. Es gibt ja noch keinen Auftritt, den gibt es erst im Juli. Die wird noch komplett umlackiert. Also wir fahren nicht mit einer Feuerwehr durch die Gegend, das ist dann schon ein bisschen... Das war ein bisschen komisch. Es ist immer auch ein bisschen durchgestellt, also Ihr künstlerischer Hintergrund kommt da immer zum Vorschein. Nicht allein die Technik, also ja. Es muss nicht nur funktionieren, ja. Muss auch noch ein bisschen was aussehen. Also das Marketing, sage ich mal, ist immer gleich mitgedacht. Oder nicht mitgedacht, aber es ist ein automatisches Marketing gleich mit drin. Ja. Man sieht das und dann spricht man drüber. Und ja. Das ist auch ganz wichtig, weil es funktioniert. Sag mal, wenn man die Idee runterbricht, ne? Das war meine Ursprungsidee. Ich kaufe mir irgendeinen ollen Anhänger, lege da eine Mehrfachsteckdose rein, können die Leute ankommen. Die Idee ist wie eine Currywurstbude. So, das ist, wahrscheinlich gibt es das in 2 Jahren auf jedem Festival. Da legt jeder Currywurstbetreiber, legt daneben noch eine Steckdose und sagt, hier könnt ihr euer Handy laden. Das wäre noch ein Geschäftsbein, das ist sowas, eine kleine mobile Einheit, die Sie dann vermieten können oder verkaufen können. Wir reden hier immer von einem Prototypen. Also wir haben schon so ein bisschen im Kopf, wo die Reise hingehen könnte, aber wir wollen jetzt erstmal... Das ist der beste Ökonom, den ich je hier hatte. Sie sind zwar Künstler, aber Sie sind ein fantastischer Entrepreneurship-Ökonom. Das reden wir mal drüber, wenn ich in einem Jahr die Kontoauszüge präsentiere. Und so wird ein guter Ökonom auch antworten. Von den Fidschi-Inseln schicke, weil ich mich... Also am Ende funktioniert es nur über das Image. Also es gibt von Vodafone, interessanterweise haben die dieses Jahr, schicken die durch England einen umgebauten 40-Tonner-Truck, der mit Hilfe von Dieselmotoren Handys auflädt. Da kann man als Vodafone-Kunde hin und wenn man Vodafone-Kunde ist, kann man da umsonst sein Handy aufladen. Das Ding sieht aus hässlich wie die Nacht, ist groß, verpestet die Umwelt und macht eigentlich überhaupt keinen Spaß. Nichtsdestotrotz ist es eigentlich die ursprüngliche Idee. Also wir liefern Strom für Leute und aus dieser Idee ist aber eben was ganz anderes geworden. Sondern es ist jetzt ein Image Gefährt, was auch vom Veranstalter bezahlt wird, dass es auf dem Festival draufsteht, was auch über Sponsorenmittel generiert wird. Das heißt, wir nehmen von den Leuten 1 Euro zum Aufladen, wenn sie es abgeben. Der fließt aber gar nicht ins Electric Hotel, sondern da haben wir eine Stiftung, die in Witten ist, die von dem Geld profitiert, weil das ist eigentlich eher unspannend, darüber Geld zu machen, sondern wir generieren das Geld über den Veranstalter, dass der uns reinholt, weil die ganzen Großfestivalveranstalter haben ein ganz eklatantes Problem, das sie auch niemals loswerden, ist, dass Veranstaltungen wie Wacken oder Rock am Ring oder sowas so überflüssig sind für die Natur wie sonst was, ne? Da kommen 75.000 Leute, die Hälfte davon kommen im Auto, dann kommen die Bands, jeder hat seinen Nightliner dabei, jeder hat seinen 40-Tonner-Truck dabei, das heißt, man macht ein Festival, das ist für den Planeten so gut wie, ja, gar nicht gut. Und die haben natürlich, wenn da können die aber nichts dran machen, diese Veranstalter. Das heißt, die sind natürlich an so einem Mobil extrem interessiert, weil das ist zwar im Vergleich zu dem, was das Festival sonst so generiert an Dingen, sehr, sehr klein, aber trotzdem kann der Veranstalter signalisieren, da wo wir was machen können, da machen wir auch was. Und dann hat man da noch so einen hochglanzpolierten Alu-Trailer stehen, der natürlich auch so ein gewisses so ein gewisses Flair hat. Und die Vermarktungsstrategie, wie ich jetzt an diese Veranstalter herangehe, ist auch gar nicht, ich will denen keine Pommesbude aufs Gelände stellen, sondern das Ding wird so vermarktet, als wäre es eine weitere Band. Also man vermarktet quasi das Event, dass da die Leute, man generiert so eine elektrische Insel auf dem Festivalgelände, dann gibt es da noch Stände, Tische mit Stromanschlüssen, also eine ganze Menge Sachen, wo man eben nicht nur seinen Strom aufladen kann, sondern wo man vielleicht auch ganz andere Sachen erleben kann. Man kann doch im wahrsten Sinne des Wortes sagen, es ist ein ökonomisch-künstlerisches Gesamtkunstwerk. Ja, die Kulturstiftung war anderer Meinung, aber ich würde das auch so sagen. Das ist eine ganze Menge Facetten, und es ist ja viel Ökonomie drin, die aber gar nicht so auffällt. Es kommt nicht kommerziell daher, überhaupt nicht, aber es ist auch kommerziell gut durchdacht. Was ja gut ist, sie sollen ja schließlich Geld verdienen und nicht damit pleite gehen. Ja. Und das ist ja ein wunderschönes Beispiel, wie man Ökologie, Ökonomie und ein bisschen, dass es künstlerisch auch noch was aussieht, bringt. Das ist doch auch ein Kunstwerk. Man könnte doch auch ökologische Kunstwerke machen. Ja, wäre vielleicht eine ganz neue Herangehensweise an sowas. Ja. Betreutes Aufladen. Toll. Betreutes Aufladen. Wir haben schon eine Menge T-Shirt-Sprüche, aber den haben wir noch nicht. Wenn wir den haben könnten, dann würde ich den, glaube ich, gleich mal mitbringen. Die T-Shirts würden auch gleich. Ja, wir haben hinten so eine, also es gibt noch, ne, wir sind so Spitze vom Eisberg. Ne? Also es gibt noch eine Art Merchandising-Abteilung, wo wir gerade international von Fricklern, die ist ganz viel überall auf der Welt, schlöten gerade irgendwelche Leute irgendwelche spannende Dinge zusammen. Es gibt einen Menschen in Chicago, sitzt da, glaube ich, der hat einen Barshaker, also was, wo man halt eigentlich Getränke mit mixt, umgebaut zu einem Ladegerät. Das heißt, man schüttelt das 5 Minuten und dann kann man sein Handy damit laden. So, der sitzt in Chicago, kein Mensch auf der Welt weiß, dass es das gibt, und wir versuchen gerade so Leute zu finden und dann auf den Festivals Verlosungsaktionen zu machen, dass die uns irgendwie 10 Stück davon zur Verfügung stellen. Und wir können dann unter allen, die irgendwie ihr Handy aufgeladen haben, 10 Stück davon irgendwie auf dem Festival verlosen. Oder können dann auch irgendwie über einen Internetshop oder über irgendwie was machen, dass man quasi so ein, deswegen gerade dieser Plattformgedanke ganz am Anfang, dass man auch anderen eine Plattform ermöglicht, vielleicht mit schrägen Ideen mal dahin zu gehen. Das ist allein schon eine schöne Idee mit diesem Shaker. Finde ich super. Das Handy aufzuladen. Also es gibt eine ganze Menge, ich habe noch so gesagt. Es gibt das auch hier so als. Man kann auch kurbeln. Hat einen USB-Anschluss, will aber keiner machen, weil das Ding irgendwie extrem labberig und irgendwie doof ist, und man ist es laut und man kann es nicht anschließen. Aber in der Richtung gibt's ganz viel, wo man dran arbeiten kann. Und das ist Ihr Thema, sozusagen das Aufladen dieser vielen Geräte, die ja immer mehr werden. Ja. Eigentlich kann ich da gar nichts zu sagen, außer es ist fantastisch, es ist alles gemacht. Ganz viele Beine spielen damit, die eigene Authentizität nicht verlieren, wenn Sie mit so jemandem wie Vodafone sprechen, sondern sagen, bitte machen Sie es mit jemand anderem. Ja. Es ist ein fantastisches Beispiel, dass sich so künstlerisch kreatives Schaffen mit Ökonomie extrem gut verbinden kann. Wenn einer nur Ökonomie denkt und nur in Buchhaltung und Bilanzen denkt, dann fällt ihm auch nichts Gescheites ein. Wenn einer nur Kunst macht und die anderen verachtet, wie Sie sagen, ich bin so der Größte und ob es einen Kunden gibt, ist mir doch ganz egal. Das hat auch so seine Nachteile. Diese Verbindung und das spielerisch zu machen und zu sagen, es macht mir auch, ja, es macht Ihnen offenbar Spaß. Ja, definitiv, das ist auch ganz wichtig. Ja, also, ich glaube nicht nur bei Verbindung. Mir so, sondern ich glaube, eine Gründung zu machen mit etwas, wo man keinen Spaß dran hat, das kann gar nicht funktionieren. Von der Lust, ein Entrepreneur zu sein, das sage ich immer, weil alle glauben, gründen heißt Buchhaltung und zum Notar gehen und Vertragsrecht und lauter so Zeug. Haben Sie sich mal mit Buchhaltung beschäftigt? Nein, aber ich kenne jemanden, der. Also er wäre der ideale Promoter für mein Buch. Mit Komponenten gründen, Spaß dran haben, das Künstlerische einbeziehen. Und natürlich ordentlich Geld verdienen. Ich glaube, das kommt. Ich glaube, das hat eine gute Chance, dass Sie da ordentlich mit verdienen. Ja, das. Sind noch nicht so sicher, aber. Also, das noch nicht. Das ist sozusagen das Imageprojekt dazu und ein bisschen Vorführ. Aber diese Idee, diese kleinen Dinger dann zu machen und dieses ganze Thema des Aufladens ist ein hochinteressantes Thema. Ich habe auch noch niemanden gehört, der zu was sagt, außer dass man mehr Steckdosen braucht. Ja, oder. Wir sind jetzt gerade dabei, nicht so ein Aufladegerät, sondern so kleine Akkupacks zu machen. Wenn man jetzt auf einer Industriemesse ist, dann ist es natürlich so, dass da ganz viele Leute unterwegs sind, die ihr Handy für kein Geld der Welt aus der Hand geben würden, können oder dürfen, weil da die Buchhaltung der letzten zwei Jahre drauf ist. Da wollen wir mit so kleinen Akkupacks arbeiten, dass man sich halt gegen einen Pfand so einen Akku ausleihen kann. Dann läuft man halt zwei Stunden auf der Messe rum und dann gibt man den Akku zurück oder man gibt ihn nicht zurück und wir verdienen Geld. Also so verschiedenste Möglichkeiten, das auch ein bisschen weiterzudenken und eben nicht bei dem einen zu bleiben, hier kannst du dein Handy einstöpseln und dann gibt es Strom und dann zahlst du dafür Geld und dann ist gut. Also ja, you can skin the cat in different ways. Also immer gucken, wenn das nicht zurückgegeben wird, muss ich trotzdem dann verdienen. Das sind so Kleinigkeiten, aber ja. Ja, was... Mir gehen die Fragen an der Stelle aus. Sie haben alles wunderbar, was ich so meine, wie man ein Geschäftsmodell aufbauen muss. Das künstlerische Element, das Spaßelement, das auf mehreren Beinen stehen. Es muss vom Markt her gedacht sein. Das war ja der Anfang bei Ihrer eigenen Beobachtung. Also nicht was gucken, was könnte ich Neues finden, sondern wo braucht der Markt was? Wo ist ein Defizit? Und das jetzt so auf allen Ebenen durchdenken und das eigene künstlerisch Authentische, was Sie ja auszeichnen, auch so wie sie auftreten, nicht abgeben und nicht im Laufe der Ökonomie sozusagen verkaufen, prostituieren an die, die das Geld geben. Sie brauchen Geld, das ist auch interessant. Meine Sachen brauchen meistens nicht so viel Geld, aber ihres braucht. Da brauchen sie Geldgeber und sie dürfen sich an die nicht verkaufen. Ja. Und dürfen ihr eigenes nicht aufgeben. Das kann man aber in jedem Grunde eigentlich nur auf den Weg geben. Also ne, ein bisschen Vertrauen in das eigene zu haben und vielleicht nicht das erstbeste Angebot geben. Also hätte ich das, es gab Angebote, hätte ich das damals gemacht so, dann wird jetzt irgendjemand wahrscheinlich mit einer Pommesbude, mit einer Steckdose irgendwo auf dem Festival stehen. Und was ganz wichtig ist in dem Projekt ist jetzt ein paar Mal bei dem, was ich gesagt habe, so durchgeschimmert. Also ich allein kann so ein Ding nicht bauen. So, das ist zwar meine Idee, ich entwickle das ganze Konzept, aber ganz wichtig ist da ein Netzwerk von Leuten, dass man eben mit all den Fragen, ob es jetzt ein Buchhalter ist oder ein Elektroingenieur oder ein Zimmermann oder sowas, da ist es total wichtig, dass man eben Leute kennt, die sowas machen und dass man sich von vornherein auch sagt, man kann gar nicht mehr alles selber machen. Also das ist einfach nicht möglich. Man kann nicht, man will auch gar nicht. Also wenn ich mir jetzt Buchhaltung antun würde, dann würde ich da rummurksen. Fällt Ihnen nichts mehr ein. Und ich würde auch ganz viel Fehler machen und so, dann gucke ich doch lieber, dass ich das mache, was ich wirklich gut kann und damit vielleicht ein bisschen Geld verdiene und dafür dann jemanden bezahle, der das, was ich nicht kann, gut kann. Ja. Aber um Gottes Willen nicht alles selber machen. Also die Gründung in Komponenten denken und nicht alle selber. Ja. Und das behalten, was Ihnen selber Spaß macht. Ja. Wunderbar. Kann ich Sie für unseren Summit engagieren? Und Sie sind ein ideales Beispiel für das Konzept. Ja, wirklich ideal. Es passt alles zusammen. Und für Steckdosen brauchen wir übrigens auch. Ja, mit dem Ding. Also, das Ding muss mit. Wann ist denn das? 29. 30. Oktober. Ja, also bis hier dahin. In Berlin. Bis das dahin, wenn ja nicht, nicht also so zum Thema Risiko, ne? Also es gibt jetzt den einen Prototypen. Das heißt, wenn wir auf dem Weg nach Berlin damit in den Graben fallen, dann werden die Handys nicht aufgeladen. Nein, aber klar, dann ist der fertig. Nee, ist ja schön. Ja, ich denke, das war ein wunderschönes Beispiel, wie man alle diese Facetten zusammenbringt. Immer den Markt im Auge haben, aber nicht nur. Und auch nicht das Geld im Auge haben, ist auch ein schönes Beispiel. Wenn Sie nur in Geld denken, fällt Ihnen auch sowas nicht mehr ein. Also man muss wirklich dieses Gesamtkunstwerk, der Markt ist wichtig. Das Künstlerische ist wichtig, dass es einem Spaß macht, ist wichtig, dass es auf vielen Beinen steht, ist wichtig, dass man guckt, welche Beine funktionieren denn. Möglicherweise funktioniert dieses Bein Ausleihen an die Pommesbude und so besser oder verdient mehr als jetzt Ihr einen Auftritt mit diesem schweren Gerät. Aber das ist gleichzeitig imagebildend. Man muss in die Medien kommen, Leute müssen auf Sie aufmerksam werden. Also man muss irgendwie im Auftritt, so wie Sie aussehen und wie Ihre Sachen aussehen, das passt alles zusammen. Wenn Sie jetzt in Krawatte kommen und so ein Bankergesicht hätten, würde es vielleicht nicht so zusammenpassen. Das, ja. Dafür brauche ich aber auch nicht zur Bank zu gehen und nach einem Kredit zu fragen. Den das würden Sie auch so ohne weiteres nicht kriegen. Nein, definitiv den nicht. Den würden Sie wahrscheinlich nicht kriegen. Das wäre denen zu wirr. Wunderbar. Ich bedanke mich sehr. Ich denke, es ist ein großartiges Beispiel. Ich kann nur hoffen, dass viele von Ihnen... das ist ein Lehrstück für Sie, wenn Sie Ihr eigenes Modell denken, ist ein wirklich ein Lehrstück, wie Sie das wie Ping-Pong hin und her spielen können, so wie Sie es auch erklärt haben. Und dass dann allmählich was daraus entsteht, was Hand und Fuß hat. Das hat für mich Hand und Fuß. Das ist ringsum, passt das gut zusammen. Lehrstücke gehen gut aus, oder? Oh, wenn es denn Lehrstücke sind. Also vieles steht in den Büchern, was nicht taugt. Die Gönner sollen als erstes Buchhaltung und Bilanz lernen. Das ist vielleicht nicht so gut. Sie haben ja schon Erfolg damit. Ich habe Sie am Anfang gar nicht vollständig vorgestellt. Sie machen ja schon eine Weile solche Sachen. Dieses Gründer der Nachrichtenmeisterei, das klingt auch nicht so, als sei es eine Telefonzelle. Gründen der Nachrichtenmeisterei, vielleicht sagen Sie noch, was das ist. Nachrichtenmeisterei ist eine alte Bezeichnung von der Deutschen Bahn für eine Abteilung, die damit beschäftigt war, Nachrichten im Konzern zu verschicken, also Weichen und Daten und Telefonnetze. Das ist ein Ort in Kassel am ehemaligen Hauptbahnhof, wo ich 2003 als junger Künstler auf Ateliersuche war, ehemaligen Lehrstand von der Deutschen Bahn, gefunden habe, mich da niedergelassen habe und aus diesem, ein Künstler lässt sich in leerstehenden Gebäuden nieder, ist in den letzten 8 Jahren ein Projekt geworden, wo wir insgesamt knapp über 5000 Quadratmeter von der Deutschen Bahn angemietet haben und Gründer, Leute, die irgendwie im weitesten Sinne was mit Kreativität, kreativem Schaffen zu tun haben, ansiedeln. Also von Medienleuten, Gestalter, freie Künstler, Filmemacher. Das ist dieses Netzwerk, was ich eben meinte, was am Ende, man hat sie zu sich hingeholt. Also was ganz wichtig ist, dass man eben unterschiedlichste Erfahrungen, unterschiedlichste Leute an einem Ort holt. Und das hat sich in den letzten 5 Jahren in Kassel eigentlich zu einem unglaublich spannenden Ort entwickelt. Also wo jetzt auch wirklich Leute von Kunsthochschule, wir kooperieren mit Universität, mit anderen Projekten in anderen Städten, wo sich wirklich viele gute Leute niedergelassen haben und das gerade so ein ganz schönes Eigenleben entwickelt. Also wir mieten Gebäude von der Bahn an, richten Infrastruktur her, Internet, was man sonst noch so braucht, Schreibtisch, je nachdem, meistens sind es Rechnerarbeitsplätze, gibt aber auch ein paar Werkhallen für Leute, die dann Stahl zusammenschweißen wollen und so. Also sehr unterschiedliche Leute, bewusst nicht nur aus der Kunst, sondern auch ganz viele Angewandte drin, Elektroingenieure zum Beispiel, super, die man dann fragen kann, wenn man an solchen Projekten arbeitet. Das heißt, ein sehr spannender Ort, wo auch der Vorteil ist, dass man Leute in unterschiedlichsten Stadien der Existenzgründung nebeneinander hat. Die einen sind jetzt ein Jahr dabei, die anderen sind gerade aus dem Exist raus, und dann gibt es vielleicht nebenan einen, der ist jetzt im vierten Jahr. Das heißt, es gibt ganz viel neben dem Beratungsprogramm, was wir intern auch machen, aber auch ganz viele Firmen, wo man einfach mal hingehen kann und fragen, so, wie war das damals bei dir mit der Buchhaltung? So, oder wie ist denn das mit Künstlersozialkasse oder Versicherungen oder sowas? Und das ist eigentlich ein sehr schönes Projekt, was trotz der Deutschen Bahn funktioniert. Toll. Vielleicht noch ein letzter Punkt. Sie sprechen von einem Jules Verne, schön, das war der mit den 80 Tagen, Umfeld. Ja. Was meinen Sie damit? Damit meine ich, dass der Trailer vom Auftreten her, die ganze Technik, die wir benutzen, dass man, oder ich ziehe es mal andersrum auf, dass ganz viel moderne Technik, mit der wir uns umgeben, ist alles so Blackbox. So, ne? Also man hat keine Ahnung mehr, wie sowas funktioniert, mein Handy funktioniert irgendwie, mein Computer, aber kein Mensch weiß mehr, was da an Arbeit drinsteckt und wie es funktioniert. Und was wir mit dem Electric Hotel versuchen, ist eigentlich wieder einen Schritt davor zu gehen, zu der Zeit, die es so nie gegeben hat, aber früher dachte man immer, ne, wenn man einen technischen Vorgang lang genug anguckt, dann hat man irgendwann verstanden, weil alles irgendwie mechanisch funktioniert und dann, man kann es zerlegen und zerlegen und zerlegen und irgendwann hat man alle Teile nebeneinander und weiß, wie es funktioniert. Und das schwingt in diesem Projekt mit, dass man diese Hemmschwelle, die man eigentlich moderner Technik gegenüber hat, von vornherein ausblendet, indem man Jules Verne in dem Sinne, dass man ganz viel mit Kindheitserinnerungen spielt, mit alten Zeichnungen, mit dieser alten Technik, und so sagt, ach ja Mensch, so eine Stechuhr haben wir damals auch gehabt oder dieser Trailer, das ist ja alles schon von Frühkind auf, diese Geschichten wie 80 Tage um die Welt, man hat ja schon ganz bestimmte Bilder im Kopf und dadurch erreicht man die Leute ganz anders, als wenn man da jetzt so einen hypermodernen 40-Tonner mit Ladestation hinstellt. Das heißt, man hat eine ganz andere Offenheit. Ganz davon ab ist es einer meiner Fables. So, das müsste dann auch da noch mit rein. Ja. Toll. Jetzt haben wir alle eine Pause verdient. War eine großartige Anregung. Ganz großen Dank. Gerne.